Heute geht es bei uns um einen Schriftsteller, der ziemlich spannend ist und dessen Namen Sie wahrscheinlich noch nie gehört haben. Wir haben das Radiofeature 2019 produziert. Es geht um Reinhard Gehret, der fast sein gesamtes Leben aufgezeichnet hat, auf hunderten Tonbändern, in vielen Tagebüchern. Dazu hat er noch eine eigene Sprache erfunden, inklusive der Schriftzeichen. Erfolg hatte Reinhard Gehret mit seinen Werken eigentlich nie. Und wahrscheinlich wäre er heute völlig vergessen, wenn es da nicht einen prominenten Fan geben würde. Und unseren Autor Benedikt Mahler, der jetzt die Geschichte eines faszinierenden und leider viel zu kurzen Lebens erzählt. Ein Hinweis, es geht auch um einen Suizidversuch. Sieben Waben. Spreche ich zu laut? Nehmen. Ich glaube, ich bin zu laut. Gabe. Ja. Kehren. Bin sehr laut in meiner Aussprache. Ich habe dem Alter in die Augen geschaut. Der Tod kommt unauffällig in die grelle Straße. Manchmal bemerkt man ihn nur, wenn er wieder einmal vergessen hat, das Licht auszumachen. Das ist die Stimme von Axel Hacke, Buchautor, Journalist und Kolumnist bei der Süddeutschen Zeitung. Er liest einen Text in mein Mikrofon, den er vor Jahren geschrieben hat. Es geht darin um die Geschichte eines anderen Autors, den im Gegensatz zu Hacke fast niemand kennt. Der Name dieses Autors: Reinhard Gehret. Diesen Gehret fand man am 24. April 1986. Man fand neben der Küche ein Zimmer mit einem von Zetteln, Zeitungen, Büchern, Aufzeichnungen übersäten, blutigen und schmutzigen Bett, daneben ein Eimer mit Erbrochenem. Man fand ein weiteres Zimmer, in dem sich unter anderem befanden 14 Aktenordner mit mehreren tausend kurzen, bizarr surrealistischen Texten. Ebenso viele ganz ähnliche, aber auf Tonbandkassetten gesprochene Werke, etliche 100 Seiten Kurzgeschichten. Ein Tagebuch über 24 Jahre in 30 Kladden. 40 Ordner mit Sprachstudien. Der kindisch geniale Versuch der Entwicklung einer eigenen Sprache, einer eigenen Schrift. Sowie ein Sortiment selbst gebastelter Stempel, die ihrerseits mit jeweils eigenen Wortbedeutungen versehen waren. Der Untergrundliterat Reinhard Gehret. Auf der Suche nach einem Phantom und seinem Nachlass. Ein Feature von Benedikt Mahler. Ich habe die Decke über mich gezogen und die Augenlider. Und ich warte ein wenig, bis die Wörter kommen. Buchstabenbilder mit angeheiratetem Lautwerk und Wortfühler und Wortgliedmaßen, Assoziationen und anderes Spielzeug, Bewusstseinsreste und vergessenes Wissen. Nur nachdenken darf man nicht, sonst bist du gleich wieder wach. Reinhard Gehret wurde gerade einmal 36 Jahre alt. Die meiste Zeit seines Lebens hat er mit Schreiben zugebracht. Gehret schreibt besessen, zu jeder Tages- und Nachtzeit, immer nach der Uhr. Er schreibt surrealistische Texte, er geht mit dem Rekorder in der Hand durch die Straßen und diktiert mit fränkischem Akzent und leicht anstoßender Zunge, beinahe atemlos keuchend, weitere Texte, die er als Diktale bezeichnet. Gehret wird 1949 in Karlstadt am Main geboren, Nachkriegsdeutschland, fränkische Provinz. Sein Vater war im Dritten Reich bei der SS. Nach dem Krieg arbeitet der Vater als Metzger und betreibt einen kleinen Gasthof. Er ist sehr hart zu seinem Sohn, misshandelt ihn. Reinhard ist dagegen sensibel, introvertiert und neigt schon als Jugendlicher zu Depressionen. Mit 17 versucht er sich umzubringen, mit einem Bolzenschussgerät aus der Schlachterei seines Vaters. Aber er überlebt, schwer verletzt. Wir werden später mehr über die Jugend und über den Selbstmordversuch erfahren. Hier ist erstmal nur wichtig, nachdem Reinhard Gerit aus dem Krankenhaus kommt, will er nur noch weg. Bald geht er nach Berlin, findet Arbeit in einer Druckerei und er schreibt. 24. Juli 1980. Jovidi, vernünftig nach Brot schreien. Ich bin nicht schläfrig, ich bin ausgelaugt. Schwarze Rechen kämmen meinen ganzen Körper bis hinab in die Oberschenkel. Ein Furunkel blüht in meinem Gehirn. Und bisweilen flüstern mir unbekannte Stimmen ins Ohr, aber diese Sprache kenne ich nicht. Reinhard Gerits Geschichte trage ich schon eine ganze Weile mit mir herum. Ich erinnere mich noch ziemlich gut daran, als ich Hackes Text das erste Mal in die Hände bekam. Damals war ich so um die 18 und hatte große Pläne, wie es nach dem Abitur weitergehen soll. Freiheit, schreiben wollen und Berlin kamen darin natürlich auch vor. Nichts Ungewöhnliches für einen, der wie ich selbst in der Provinz aufgewachsen ist und endlich raus wollte. In meinem Journalistikstudium kam mir Gerit dann wieder in den Sinn. Zum einen, weil jeder, der schreiben will oder im Beruf schreiben muss, sich irgendwann die Frage stellt, warum kann man eigentlich nicht genau so schreiben, wie man denkt? Und dann hat mich schließlich Gerits Lebensgeschichte fasziniert. Warum musste er so früh sterben? Warum hat er so obsessiv geschrieben? Und was wurde aus den ganzen Aktenordnern, den Tonbändern, den Stempeln mit den seltsamen Zeichen und aus Gerits Fantasiesprache? Seit 3 Jahren recherchiere ich Reinhard Gerit jetzt schon hinterher. Begonnen habe ich im Sommer 2016 bei Axel Hacke im Münchner Glockenbachviertel. Nichts über ordentlich. Ich habe mal in den 80er Jahren eine Geschichte geschrieben über einen rumänien-deutschen Schriftsteller, Paul Schuster, der in Berlin wohnte und lebte da und schlug sich so durch, hatte als Schriftsteller keinen Erfolg hier und machte dann eben zum Beispiel diese Schreibkurse, um sich so zu ernähren und so. Und dann erzählte der Paul Schuster mir eben, er hätte da noch was ganz anderes. Und das war eben der Nachlass von diesem Reinhard Gerit. Und hat mir erzählt, das ist was ganz Tolles und das müssen Sie sich mal ansehen. Das einzige Buch, das von Reinhard Gerit je erschienen ist, heißt Maikäferlikör. Den Verlag gibt es nicht mehr. Und den dünnen Band kann man nirgendwo mehr kaufen. Irgendwann finde ich allerdings ein Exemplar auf eBay und ersteigere es. Und darin entdecke ich diesen Text. Er heißt Die steife Stadt. Alles ist gelähmt. Die Steifheit der Straßenlaternen breitet sich aus wie eine unbekannte Krankheit. Die Brücken überbrücken nur noch mühsam die zähen Flüsse. Ein Wachtmeister zündet sich eine Zigarette an und blickt um sich. Verwirrt, ängstlich. In den Häusern lachen Leute hysterisch. Den Mädchen werden darin auf sadistische Weise die Haare gekämmt. Die Pferde fressen Pferdeäpfel. Was für eine Welt. Dann ziehen die Rossknechte zum Markt. Die Pferde haben sie in die Straßenbahn gesteckt und nun wackeln die altersschwachen Gefährte heran. Aus jedem Fenster lugt ein Pferdekopf. Für mich hat das einen sehr düsteren Reiz irgendwie gehabt, diese Klänge. Also ich könnte mir vorstellen, dass es wahrscheinlich sehr viel interessanter ist, das zu hören. Und vielleicht sogar von dem zu hören, der es geschrieben hat. Weil damit hört es, glaube ich, gehört es untrennbar zusammen. Daran liegt der Reiz dieser Dinge, weil das so ein ist ja fast eine Stimme aus dem Jenseits. Heute ist Donnerstag, der 14. August 1980. Und ich lese jetzt ein Filmen vor, das ich eben gemacht habe. Das ist sie, die Stimme von Reinhard Gerit. Binderberge in großer Zahl reiben sich die Hände und lassen die Augen leuchten. Es gilt, eine Geschichte zu hören, von der wir nicht wissen, ob wir wissen werden, wer weiß, was ist. Nicht aus dem Jenseits, sondern von Band. Aber bis mir dieses Tonband in die Hände fallen wird, ist es noch ein bisschen hin. Noch ist Axel Hacke meine einzige Spur und von ihm möchte ich vor allem eins wissen. Was wurde aus Paul Schuster und dem Nachlass von Reinhard Gehret? Der Paul Schuster, der starb dann in den 90er Jahren irgendwann. Der hatte inzwischen geheiratet. Vielleicht lebt seine Frau noch. Das heißt, sie müsste Ingrid Schuster heißen und in Berlin leben. Ja, und was danach dann aus dem Gehret, aus diesem ganzen Nachlass und aus dem geworden ist, das weiß ich nicht mehr genau. Aber Sie hatten diesen Nachlass jetzt so nie gesehen. Also diese Textwerke. Doch, also der war ja beim Schuster. Ich habe den gesehen. Das muss ja auch noch da sein. Wenn die Ingrid Schuster noch lebt, dann ein uraltes Adressbuch. Das steht ja sogar noch drin. Ja, Paul Schuster, da steht da. Sogar die Telefonnummer noch. Paul Schuster, Fregestraße 76, 12159 Berlin, 030852 92, kann ich hier nachher aufschreiben. Natürlich habe ich die Nummer gleich ausprobiert, aber Ingrid Schuster erreicht man darunter nicht mehr. Trotzdem gehe ich nicht mit leeren Händen. Axel Hacke hat den Nachlass selbst gesehen und er glaubt, dass er immer noch in Berlin ist. Außerdem habe ich von ihm einige Namen und Adressen bekommen, die mich vielleicht weiterbringen. Und noch ein Hinweis. Reinhard Gehret hat wohl eine Schwester gehabt, die Zahnärztin war. Im Buch Maikäferlikör wird im Nachwort auch eine Dr. Eva Endres erwähnt. Ist sie die Schwester? Lebt sie noch? Das alles will ich herausfinden. Als nächstes fahre ich nach Berlin, schnurstracks hinein in die Vergangenheit. An den Vorabend von 1968, Rudi Dutschke Berlin, Aussteiger Berlin, Gehret Berlin. Stahlbeton wummert und drängt. Es gilt, einen harten Zahn zu fassen und mitten hineinzubrechen in den Dschungel. Risse zerfurchen die Welt und aus allen Schaufenstern lächelt mir dein Gesicht entgegen. Deine Augen fallen mir ins Hirn. Ich falle auf. Ich werfe hin. Der Zustand drängt sich in das Sein. Als Reinhard Gehret 1967 die Koffer packt und nach Berlin fährt, ist er gerade einmal 18 Jahre alt. Er schlägt sich in einer Kreuzberger Druckerei mit Hilfsarbeiterjobs durch, holt nebenbei das Abitur nach und beginnt Sprachen an der Freien Uni Berlin zu studieren. Nebenbei beschäftigt er sich als Autodidakt mit Italienisch, Französisch, Altgriechisch und Latein. Eine ganz besondere Faszination hegt er für die künstliche Sprache Esperanto. Die ersten Jahre zieht Gehret innerhalb der Stadt mehrmals um. Irgendwann landet er im Bezirk Schöneberg. Da fahre ich als erstes hin. Hier liegt nämlich auch die Fregestraße. Das ist die Adresse, die mir Axel Hacke gegeben hat, wo Paul und Ingrid Schuster gewohnt haben. Doch am Klingelschild steht ein anderer Name und kein Nachbar erinnert sich an die Schusters. In der Nähe der Fregestraße liegt die Krellestraße. Haus Nummer 17 war Gehrets letzter Wohnsitz. Hier starb er 1986. Damals war das Gebäude ziemlich heruntergekommen. Heute ist der Bau komplett saniert und in einem grünen Pastellton gestrichen. Im Parterre hat mittlerweile ein Café und gegenüber ein Bioladen eröffnet. Es gibt in Schöneberg allerdings einen Ort, der an die Zeit erinnert, als das hier wirklich noch ein Kiez war. Die Geschichtswerkstatt in der Goldstraße. Hier erforschen Menschen wie die Historikerin Sonja Miltenberger Berliner Alltagsgeschichte. Ich treffe Sonja Miltenberger in der Geschichtswerkstatt und erzähle ihr von Reinhard Gehret, dass er Schriftsteller war und Drucker. Sie kennt den Namen nicht. Aber die Geschichte erinnert sie gleich an etwas. Die Kreuzberger Bohème. Das ist 2 Wochen her, dass mich der Herr, wie heißt der schon, der Name steht hier gar nicht drauf, Hoffmann heißt er, angerufen hat und gemeint hat, er hätte einen Globomat. Niemand weiß, was ein Globomat ist. Ich habe es aber dann rausbekommen. Das ist eine Erfindung eines sehr sympathischen und verrückten Menschen. Ist egal. Er hat uns dieses Gerät für das Museum angeboten. Und so habe ich ihn kennengelernt und war in Kreuzberg in seiner Handpresse. Der war als Drucker, deshalb bin ich hier hellhörig geworden. Er war natürlich ein richtiger Drucker. Er hat viele Kunstdrucke gemacht von den Künstlern. Ob er den Reinhard Gehret kennt, das weiß ich nicht. Das ist eine andere Generation, aber das macht ja nichts. Guten Ja, Herr Hoffmann, hier ist Miltenberger. Ich habe hier jemand, der forscht nach einem Herrn, den Sie vielleicht kennen, Reinhard Gerett. Er hat geschrieben, Schriftsteller, und hat vielen Literaturcafés gelesen. Sagt Ihnen nichts. Okay, vielen Dank. Ah ja, prima. Und wir telefonieren nochmal wegen des Globomats, ne? Kein Problem, kein Problem. Nein, nein. Das kriegen wir hin. Okay, tschüss. Ja, es wäre auch zu schön gewesen. Aber immerhin bekomme ich langsam einen besseren Eindruck, was das damals für eine Szene war, in der sich Reinhard Gerett herumgetrieben hat. Da waren Hippie-Bohemiens unterwegs, sympathische, verrückte Typen, die Globomaten bastelten, was auch immer das sein mag. Ein wichtiger Treffpunkt war das Literaturcafé in der Winterfeldstraße 36, einem besetzten Haus. Hier hat Reinhard Gerett seine Texte vor Publikum gelesen. Und hier treffe ich einen, der damals bei der Hausbesetzung dabei war. Reinhard Donn lebt noch in dem Gebäude. Das war ja hier alles zugemauert und verbarrikadiert, jedenfalls im Erdgeschoss. Alle Fenster ab dem ersten Stock waren eingeworfen. Es gab Vorläufer in der Winterfeldstraße, gab es zwei besetzte Häuser. Am Platz gab es ein besetztes Haus, in der Maasenstraße gab es zwei besetzte Häuser. Das heißt, als wir dann gesagt haben, wir können das auch und auch unter diesen, sagen wir mal, baulich schlechten Bedingungen, haben wir uns den 1. Mai ausgesucht und wir sind hier am 1. Mai rein. Der Marienplatz war blau, so viel Bullen waren da und Mensch, Meier musste heulen, das war wohl das Tränengas. Und er fragte irgendeinen, sag mal, ist hier heute ein Fest? Sowas Ähnliches, sagte einer, das Britannien wird besetzt. Wegen den berühmten Punkbands war eigentlich die erste Tat, die wir hatten, dass wir einen Bandkeller gebaut haben, Raum in Raum. Rainer gibt mir eine Führung durch das Gebäude. Im Keller befindet sich noch immer ein modriger Proberaum mit Schlagzeug und allem drum und dran. Im dritten Stock ist Rainers Wohnung. Im Flur hängen Bilder von damals. Also was sehen wir jetzt hier zum Beispiel? Das ist das Haus von vorne. Da ist noch die aufgebrochene Stahltür. Hier wird schon das Büro renoviert und hier ist das Literaturcafé auf der Seite. Auszug aus der Broschüre Kaffeesatz des Literaturcafés. Unser erklärtes Ziel ist es, die Kultur des Schweigens zum Reden durch das Aufschreiben zu bewegen. Es soll eine Form der Literatur entstehen, die sich nicht abhängig zu machen braucht vom Bedarf an gerade gängigen Formen und Themen der Literaturindustrie. Wir meinen, dass viele Leute zu wenig und wenige Leute zu viel schreiben. In der Besetzerszene gab es schon immer auch Leute, deswegen habe ich jetzt auch eine Idee, also wie dieser Gerett hier zu uns gekommen ist, die so ein bisschen strange waren. Also unser Ziel war ja irgendwie auch in den Kiez zu wirken und hier irgendwie nicht als, sagen wir mal, isoliertes Besetzerhaus zu enden. Und mittendrin in dieser Szene, Reinhard Gerett. Er hat alles aufgesogen und Text daraus gemacht. 31. Januar 1982. Glücklich sind wir nicht. Das vornehme Kamel drängt die hurtigen Gürteltiere von der Tränke und die müde, nackte Glühbirne blakt und blinkt. Wir wohnen auf den Kohlen. Keiner traut sich, uns sie wegzunehmen. Aber glücklich sind wir nicht. Zumal aus den Löchern und Gruben leise Schreie drängen, Rauchzeichen und vergilbte Briefe. Wir sollten, abgeschlossen von allen Äußerungen der oberen Welt, ganz ohne Uhren, auf unseren Zeitsinn überprüft werden. Da hocken wir nun, überprüfen die Zeit und sind längst von den Oberen vergessen und aufgegeben und vermuten, dass dies ein Trick war, um uns loszuwerden. Wer weiß, ob wir nicht schon offiziell gestorben sind? Ich verlasse Berlin mit vielen Geschichten und Bildern. Was das wohl für Welten waren damals in West-Berlin? Und was Gerett dort gesucht hat. Freiheit, Unabhängigkeit, Möglichkeitsräume. Doch bei meiner Suche nach dem Nachlass von Reinhard Gereth komme ich in Berlin nicht weiter. Zurück in München folge ich der nächsten Spur. Axel Hacke hatte mir erzählt, dass Gereths Schwester noch leben könnte und dass sie Zahnärztin war. In dem Buch Maikäferlikör bin ich außerdem über den Namen Dr. Eva Endres gestolpert. In Dillingen an der Donau gibt es tatsächlich eine Dr. Eva Endres, Zahnärztin im Ruhestand. Im Telefonbuch finde ich ihre Nummer. Grüß Gott, hallo, mein Name ist Benedikt Mahler, ich bin Journalist und recherchiere gerade zu einem Mann namens Reinhard Gereth. Oh, wie schön, jetzt, Moment. Ja, wie kommen Sie da auf mich und wie hängt es zusammen? Ich erzähle Eva Endres von meiner Recherche, von Hacke, Schuster, dem Literaturcafé und vom Maikäferlikör. Ich bin so aufgeregt, ich kann es doch gar nicht glauben. Ich spreche tatsächlich mit der Schwester von Reinhard Gereth. Und Sie haben einmal Interesse an der Kontaktaufnahme mit mir als Letzte, die noch ein bisschen was vielleicht weiß. Mhm. Und Einblick in seine Tagebücher nehme ich an, oder? Nur kurz zum Verständnis, wissen Sie denn, wo der Nachlass und die Tagebücher sind? Also der Nachlass bezüglich meines Bruders. Mhm. Es ist bei mir im Haus alles. Ach wirklich, okay. Ja, das muss ja unglaublich viel sein, oder? Mhm. In drei Riesenschränken, die ich genau jetzt in den Ferien endlich räumen will. Aber ich wollte die nicht wegwerfen, sondern einfach aus der Riesenkellerdiele rausnehmen in große Kartons. Da kommen sie genau richtig. Hallo, Frau Endres. Ja, wie lange sind Sie schon da? Gerade erst. Dann mache ich das hier zu und kommen Sie rein. Eva Endres hat Kuchen gebacken. Sie freut sich, dass jemand nach ihrem Bruder fragt. Und doch wühlt sie die Vergangenheit ziemlich auf. Besonders die Erinnerungen an den Vater, den Gasthof und die Metzgerei in Karlstadt. Dort, wo sie mit einer Schwester und dem Bruder aufgewachsen ist. Reinhard war der Jüngste. Das war ein Kind, das zu früh die Mutter verloren hat und wirklich zwischen die Räder kam von allem, was so für Kindheitsentwicklung denkbar ist. Und ja, und eben dieser schwierige Vater, die unappetitliche Stiefmutter, die eigene Mutter hat er praktisch gar nicht gehabt. Der wurde ja lang von der Tante am Ort immer betreut. Er ist wirklich um das gebracht worden, wo eine stabile Persönlichkeit sich entwickeln kann. Und für meinen Vater war er eben nur der Versager, der nicht einmal in der Schule zurechtkommt und praktisch auch nicht und dann noch renitent ist, wenn er was sagt und nicht folgt. Ich habe das gar nicht so mitgekriegt, aber später so Bruchstücke, der hat ihn ja gequält, direkt sadistisch. Der hat nochmal mit Schweinen in Schweinestall gesperrt. Ist doch grauenhaft, Kind. Damit er ein Mann wird, furchtbar. Der Vater ist begeisterter Nationalsozialist. Geht noch vor der Machtergreifung zur SS. Nach dem Krieg kehrt er traumatisiert vom Russlandfeldzug zurück. Mit dem verträumten Jungen weiß der Vater nichts anzufangen. Wenn ihm der Sohn widerspricht, verprügelt er ihn. Wegen der schlechten Noten in der Schule steckt der Vater Reinhard in eine katholische Erziehungsanstalt. Lange bleibt er aber nicht. Gegen die dort herrschende Disziplin lehnt er sich auf und wird zurückgeschickt. In Karlstadt ist er wieder den Wutausbrüchen des Vaters ausgesetzt. Ihm entkommt er längst nur noch auf dem Papier. Seit kurzem führt Reinhard nämlich ein Tagebuch. Bis zu seinem Tod wird das nicht abreißen. 30 Kladden über 24 Jahre. Heute ist Donnerstag, 7. Januar 1965. Tante Schmidt hat seit Weihnachten einen Fernseher. Heute habe ich das letzte Mal vorläufig mir was angeschaut. Fluchtversuch. Für die Schulzeit habe ich mir vorgenommen, nichts mehr außer Sonntag zu gucken. 17. Januar 1965. Ich werde immer und immer sicherer, dass es gar keinen Gott gibt. In vielen Sachen und Begebenheiten sehe ich Beweise, dass ein Gott nicht existiert. 10. Februar 1965. Wir haben eine Ex geschrieben, auf die ich eine 6 kriege. Ich bemühe mich schon, die Unterschrift nachzumachen. Vielleicht lege ich mich nachher unter die Eisenbahn. Als Gerrit das aufschreibt, ist er 16 Jahre alt. Die Hoffnungslosigkeit treibt den Jungen immer tiefer in dunkle Gedankenwelten hinein, die zum einen Zuflucht, zum anderen Anzeichen einer schweren Depression sind. 3. März 1965. Habe mir 2 Schachteln Schlaftabletten gekauft, eine Flasche hohes C, eine Schachtel Pralinen- und Nussgemisch. Die Tabletten habe ich im Orangensaft aufgelöst und die Flasche fest verkorkt. Die Pralinen will ich aufheben und schließlich essen, wenn ich den Saft trinke. 7. März 1965. Ich glaube, dass ich mit dem Aufzählen der Methoden angeben will. Eigentlich, wenn ich jetzt Tagebuch führe, denke ich doch daran, das Geschreib in hohem Alter einmal wieder zu lesen. Da kommt ein Selbstmord ziemlich dazwischen. Also ich sehe, dass ein Kind, das sich nicht angepasst hat, sobald es konnte, sich irgendwie frei gemacht hat und einen ganz schweren Weg, aber seinen eigenen ging. Und da hat er sich dann wie so eine Zwiebel die vielen Schalen wirklich abgearbeitet und da kam dann wirklich sein freier Geist, sein Interesse, die Fähigkeit zu sprechen und der Wunsch, mehr zu machen, raus. Eva Endres sagt, dass sie dem Bruder, als er noch klein war, wenig Beachtung geschenkt hat. Sie war 2 Jahre älter als er und ging bald zum Studieren nach Würzburg. Doch das, was im Januar 1966 zu Hause in Karlstadt geschieht, verändert alles. Es war ein Sonntagabend und an dem Wochenende war ich zu Hause und war gar nichts. Ich kann mich an nichts erinnern. Wahrscheinlich habe ich einfach auch in den Jahren gar nicht so wahrgenommen, sondern war mit mir beschäftigt. Und dann hat er in dieser Nacht, ich bin dann abends zum Zug gegangen, bin nach Würzburg gefahren und in dieser Nacht hat er sich irgendwann, hat er diesen mit dem Bolzenschussapparat, diesen Selbstmordversuch, aber der hat es sehr ernst gemeint. Also es war nicht ein Versuch, so ein Appell, sondern der wollte dann immer. Reinhard Gerrit setzt sich ein Bolzenschussgerät an die Stirn, das eigentlich für Schlachtvieh verwendet wird, und drückt ab. Es ist das Werkzeug des Vaters. Gerrit überlebt, wie durch ein Wunder, weil das 12 cm lange Projektil zwischen beiden Hirnhälften hindurchgeht und die Ärzte eine Meisterleistung vollbringen. Aber er verliert den Geruchssinn, ist fortan auf dem linken Auge blind und schwerer Diabetiker. Für den Vater und die Stiefmutter ist der Selbstmordversuch eine Schande. Beide strafen ihn mit Verachtung. Und dann bin ich gleich am Nachmittag in das Krankenhaus. Er hat mir dann auch erklärt, er wollte nicht mehr. Aber wir haben nicht viel drüber gesprochen. Und wie er älter war? Und wie er später hat er gesagt, er ist so froh, dass er davongekommen ist. Und in dem Moment hat er gewusst, er will noch leben, aber raus. Und dann hat er eben ganz intensiv, sobald es ein bisschen ging, im Hafen, also als billigster, schäbigster Hilfsarbeiter gearbeitet, hat das Geld also zusammengezählt und wie das dann genügend meinte er als Stadtkapital, wenn es 2000 D-Mark waren, das weiß ich nicht. Und dann hat er gesagt, ich glaube, jetzt kann ich. Dann hat er sich verabschiedet und ging. Und das weiß ich noch im Bahnhof von Würzburg oder Abendzug. Und ich habe ihm noch in Würzburg, also so naiv war ich, ich glaube, da war sogar hellblau, einen kleinen Kochtopf gekauft und habe gesagt, du musst doch in Berlin auch kochen und habe ihm noch einen Kochtopf mitgegeben. Also, ja. Es sind Momente wie dieser, wo mir wieder klar wird, warum mich die Geschichte von Reinhard Gerrit so sehr fasziniert. Denn sie nimmt ab hier eine unerwartete Wende. Dem Jungen aus der fränkischen Provinz gelingt die Flucht, vor dem Vater und vor dem Tod. Er will leben. An einem Ort, der ihm Raum dafür gibt. Also steigt er im Sommer 1967 in den Nachtzug und fährt nach Berlin. Lebenshungrig, neugierig und mit dem Kochtopf von seiner Schwester. Viel hat er nicht Und viel braucht Gerrit auch nicht. Er kommt manchmal mit 10, manchmal 15 Mark in der Woche aus. Die Strickpullover und Korthosen, die er trägt, stöbert er in der Altkleidersammlung auf. Die Wohnung heizt er mit Holzabfällen, die er im Müll findet. Trotzdem gefriert oft die Wasserleitung. Woher ich das alles weiß? Natürlich hat er auch darüber penibel Buch geführt. Diese ganzen Sachen von ihm, die haben Sie ja hier im Haus. Mhm. Und wo sind die? Gehen wir runter. Im Keller? Mhm. Bevor wir die kleine Wendeltreppe hinuntergehen, die in den Keller führt, erzählt mir Eva Endres noch, wie sie den Nachlass damals in Berlin abgeholt hat. Paul Schuster hatte ihr nämlich versprochen, ihren Bruder posthum ganz groß rauszubringen. Daraus wurde nichts. Also hat Eva Endres irgendwann die Sachen ihres Bruders von Berlin nach Dillingen geholt. Seitdem sind sie hier. Hier standen diese drei Schränke. Weil ihr die massiven Metallschränke vorkamen wie ein Mausoleum, hat Eva Endres die Sachen von ihrem Bruder in Umzugskisten gepackt. Es sind mindestens 10 Stück. Sie stehen gestapelt vor mir. Ich bin also am Ziel. Vor fast 10 Jahren habe ich das erste Mal von Gerrit gelesen. Fast 3 Jahre ist es jetzt schon her, dass ich Axel Hacke besucht habe. Dazwischen war ich in Berlin, habe nach Paul Schuster gesucht und nach dem Literaturcafé. Alles nur, um Reinhard Gerrits Nachlass aufzuspüren. Und hier ist er. Obwohl ich so lange danach gesucht habe, bin ich erstaunlich unaufgeregt. Das sind seine Skripte. Das sind alle Skripte. Ich öffne ein paar Kisten. In den meisten befinden sich Aktenordner mit unzähligen Seiten, alle sauber abgeheftet. Sie lesen es doch schneller, oder? Mhm. Oder soll ich es vorlesen? 81 bis 83 laufende Arbeiten. Das sind die ganzen Studienordner für Kunstsprache. Dann fällt mir ein Karton auf, der offen steht. Darin befinden sich 30 Notizbücher mit einem harten Einband. Am Buchrücken sind wieder Jahreszahlen vermerkt. Ist das womöglich das Tagebuch? Ja, das ist, was er so geschrieben hat. Ja. Hier. 11. April 1986. 4:03 Uhr. Hoffentlich dauert es nicht mehr so lange, bis das Morgenlicht die Frühschicht erreicht. Noch ist es völlig finster, wenn ich beginne. 4:07 Uhr. Eine schöne Lederjacke habe ich gefunden. Außerdem ein dünnes Sweatshirt und ein paar Turnschuhe. Weil sie mir nicht passen, habe ich sie verschenkt. Jeden Tag eine gute Tat. 4:13 Uhr. Da ist wieder ein starker Widerstand gegen das Tagebuch. Aber wann soll ich es führen, wenn nicht am frühen Morgen? Ich verbrenne jede Menge Papier. Das erzeugt Unmengen an Asche und bringt nur mäßig Wärme. Aber lange wird diese Kälteperiode schon nicht mehr dauern. Nehmen Sie mal das hier. Was ist das? Ach ja, das war sein vom Schreibtisch Sachen. Ein Tintenfass, eine Kreide, noch eine Zange. Das war Schreibtisch. Ja. Und da sehe ich auch eine Schreibmaschine. Akkurat, ja. Das war seine Schreibmaschine. Also ich habe einfach die Sachen dann in den Karton rein. Und also in seiner Wohnung waren halt Bücher über Bücher. Und der Schreibtisch, der war aus ein paar alten Kisten und Brettern. Sehr groß, sehr breit. Und da war viel drauf. Und was mir mal aufgefallen ist, da waren hohe Stände und da hatte er die ganzen Stempel so rundum, wie wenn man in ein Geschäft geht, wo so diese runden Stände sind mit Postkarten oder was. Da hat er alle Stempel gehabt und sagt, schau mal, das ist meine Sprache. Die Stempel sind noch viel beeindruckender, als ich sie mir vorgestellt habe. Gerrit hat sich Biesenstiele zu etwa 10 cm langen Griffen zurechtgesägt. Der Stempelkopf besteht aus einem runden Stück Spanholz. Darauf hat er die in Linoleum geschnitzten Zeichen aufgeklebt. Die Stempel. Wie würden Sie das denn beschreiben? Können Sie da irgendwas heraus? Ja, fast wie so, diese ägyptischen Hieroglyphen. Es gibt auch ein Plakat, wo dort steht, die Bedeutung. Lass uns mich mal suchen. Also der hatte wirklich die Stempel immer, das war eine geheime Sprache gewesen. Die er für sich erfunden hat, aber hat die auch niemand erklärt oder nee, so? Nee. Reinhard Gerrits Fantasiesprache ist wohl für immer verloren. Bis auf die wenigen Stempelabdrücke, die er beschriftet hat, lassen sich die geheimen Zeichen nicht dechiffrieren. Aber es gibt noch etwas anderes. Und diese Tonbänder haben Sie komplett, haben Sie es entsorgt, ja, oder weggepackt? Die waren verschimmelt. Ein paar, die sind noch da. Also Sie haben 150 Tonbänder und Kassetten sind erhalten geblieben. Eva Endres erlaubt mir, 10 Bänder mitzunehmen. Ich versuche gar nicht erst, eine sinnvolle Auswahl zu treffen. Es sind einfach zu viele. Erst zu Hause kriege ich ein paar der Kassetten zum Laufen, später auch die Tonbänder. Was ich da höre, ist unheimlich. Irgendwie irritierend und auch ein bisschen witzig. Spreche ich zu laut? Ich glaube, ich bin zu laut. Ja, ich bin sehr laut in meiner Aussprache. Blühfrüchte, Gedanken schwer, in dichten Schubladen vergraben. Und der Ring der Feierlichkeit in der Hand. Die Katze der Verschlagenheit auf dem Buckel trippelt es vor, tastet, zittrig, festhaltend, beklemmend. Ich habe dem Alter in die Augen geschaut, habe erkannt, dass dort nur Spiegelglas abgemessen wird. Das ist doch wieder Tagebuch. Heute Morgen habe ich kein tolles Phänomen zustande gebracht und nach 5 Seiten frustriert wieder aufgehört. Filmen. So nennt Reinhard Gerit die skurrilen Texte, die er meist in den dunklen Morgenstunden vor seiner Schicht schreibt. Manchmal spricht er die Texte gleich nach ihrer Entstehung auf Band, unterlegt sie teilweise mit Musik aus dem Radio. Heute ist Donnerstag, der 14. August 1980, und ich lese jetzt ein Filmen vor, das ich eben gemacht habe. Ein Kalmückenheer tanzte am Abgrund seiner Existenz vor den Palmen Wehmuts, von dem man nicht weiß, ob er Wehmut oder Demut heißt. Am Rande eines Riesenwinkels, der sich durch alle Reiche und Säle zieht, der Spuren hinterlässt und Gewalttaten. Sie tanzten bei der untergehenden Sonne über einem schilfbewachsenen Tümpel, und in ihrem Mückenschwarm bildete sich eine männliche Gestalt, ein Riesenknecht, die Fratze einer entrückten Dummheit. Je tiefer ich mich in das Material einarbeite, umso mehr bekomme ich einen Überblick über Reinhard Gerits Werk. Da gibt es zum einen die Tonbänder. Darauf finden sich Texte, die er liest, oder freigesprochene Assoziationen. Es ist immer schwierig, wenn man so einen Dummband bespricht bei Briefen. Ja, dann kann man erstmal ein Käffchen dazwischen trinken, weiterschreiben, einen Satz, noch einen Satz. Hier läuft eben alles so drauf los. Gerit hat außerdem Hörstücke produziert. Dabei zieht er alle Register, benutzt Hall, experimentiert mit der Bandgeschwindigkeit, schneidet Fernseh- und Radiosendungen mit und montiert das alles irgendwie zusammen. Warum denn so eilig? Schau, der Tag ist so schön. Und sieh mal, wie viele schöne Blumen hier stehen. Pflücke doch noch ein paar. Pflück dir einen großen Strauß und schmücke damit deiner Großmutter Haus. Der Operateur schwingt schon um das Messer, da das Schweineschlachten noch sie erträglich. Piepst kein Motto nach, da sie das Quelle nicht bestören können. Und dann wären da natürlich noch seine unzähligen Schreibarbeiten. Allen voran die Tagebücher. Sie sind sehr leicht zu lesen. Gerit konnte handwerklich richtig gut schreiben. Schon allein deshalb, weil er es wie ein Wahnsinniger Tag für Tag geübt hat. Daneben gibt es Prosatexte, an denen er wohl länger gearbeitet hat. Die sind ziemlich eigenwillig. Besonders beeindruckt bin ich aber von Gerits assoziativen Texten, den Filmen. Die sind zwar auch ziemlich kryptisch, aber mich fasziniert, auf welche Weise Gerit sie geschaffen hat. Als erstes notiert er das Datum in der rechten oberen Ecke. Den Wochentag schreibt er immer auf Italienisch. Lunedì, 28. Juli 1980. Am Anfang und Ende jeder Seite und auch manchmal mitten im Wort vermerkt er die Uhrzeit. Deshalb lässt sich nachvollziehen, dass er etwa 4 bis 9 Minuten für eine DIN A4-Seite benötigt. Hat Gerrit einmal nicht die Möglichkeit, Gedanken aufzuschreiben, spricht er sie einfach gleich auf Band. Das Aufnahmegerät hat er ja immer dabei. Diktale nennt er die Aufnahmen. Jetzt ist es 25.39 Uhr. Ich stand schon vor der Haustüre. Dann dachte ich, ach nee, nutze mal diese seltsame Erregung aus, ein Diktal zu machen. Und das soll jetzt folgen. Die Erregungen bemächtigen sich mit Zauberstimme, dem Schäumen, einem brodelnden Glas, welches die blinden Scheinwerferaugen auf ein Stück Papier richtet, das, geborgen vom Schatten des Schreibtisches, einen leichten Schlaf schläft. Mir hat die Vorstellung immer gefallen, dass da einer versucht, all seine Gedanken direkt aufs Papier zu kriegen. Écriture automatique nannten die Surrealisten diese Technik. Inspiriert waren sie von Sigmund Freud. Die Idee? Bilder, Gefühle und Ausdrücke möglichst unzensiert und ohne Eingreifen des kritischen Ichs niederzuschreiben. Sätze, Wortketten oder einzelne Wörter werden notiert, ohne nachzudenken. Reinhard Gerrit macht die assoziative Schreibarbeit zu seinem Ritual. Es ist eines von vielen Ritualen. Denn als Diabetiker muss Gerrit strenge Diät einhalten, muss sich Insulin spritzen, essen und fasten, wie es ihm der Körper befiehlt. Der Diabetes ist eine objektive Unterdrückungsmaschine im Gegensatz zum Katholizismus. Vielleicht wäre das was. Den Diabetes zum Gott machen für ein schönes, neurotisches Ritual. Beichten, wenn ich gefressen habe. Beschwörungen, dass die Regelmäßigkeit zwischen Dosis, Diät und Blutzuckerwert, das Orakel, erhalten bleibt. Mir hat ein Herr in Berlin gesagt, er war wie eine Kerze, die an 2 Enden gebrannt hat. Das habe ich mir gemerkt. So hat er ihn empfunden. Reinhard Gerrit ist 35, da bekommt er Post aus Karlstadt. Eine Einladung zum Klassentreffen. Wir wissen nicht, ob es die Neugier war oder ein seltsames Pflichtgefühl. Jedenfalls fährt Gerrit im Mai 1985 noch einmal in seine Heimat zurück. Das ist jetzt die 3. Kassette. Heute ist der 4. Mai 85. Die Kassette Nummer 2, die hat zu 95% die Wanderung beim Vater im Wald drauf. Wie weit die Aufnahme gelungen ist, wird sich erst später herausstellen. Bei dem Besuch in Karlstadt trifft sich Reinhard Gerrit auch mit seinem Vater. Vor dem Klassentreffen machen die beiden einen Spaziergang durch den Wald. Hinterher hält Reinhard seine Eindrücke auf Band fest. Im Wald hat er mir erzählt, wie er da gefangen genommen worden ist. Da hat er diesen Zettel vorgezeigt, den er gefunden hat, eben für Überläufer und so. Der Russe wollte ihn zerreißen, hat sich auf ihn gestürzt und da schlägt ihm der andere seinen Kolben auf den Kopf. Und das ist wohl diese schwere Verletzung, wo ihm immer so leidet. Und also, wer sagte wirklich, also irgendwie habe ich das vertieft und da fängt er zu heulen an und hat sich auch später entschuldigt. Ich habe gedacht, Mensch, Alter, wollte ich nicht zu entschuldigen und so. Ich meine, es ist ein Witz, dass der Vater als Antifaschist dann noch auftreten wollte. Also es ist so widersprüchlich makaber und da verteidigt er sich wieder, entschuldigt sich, dass er bei der SS gewesen war. Und ich sage zum 100. Mal, brauchst du nicht zu entschuldigen, was halt aber gewesen. Für mich klingt es fast so, als hätte Reinhard Gerrit in diesem Moment seinen Frieden mit dem Vater gemacht. Trotz der harten Kindheit hat er es geschafft, ein eigenes Leben zu führen, das ihm voll und ganz entspricht. In Karlstadt fühlt er sich fremd. Die Eindrücke vom Klassentreffen hält er gleich danach fest. Also es war insofern interessant, weil ich das gesehen konnte, wie Leute in meinem Alter, also die vergleichsweise gleiche Chancen hatten, was denn geworden ist, also gestandene Bürger, das muss man schon sagen. Also die Grundstimmung muss ziemlich konservativ sein, denn ich wurde gleich als Grüner bezeichnet und es war irgendwie eher peinlich, weil ich konnte weder Ja noch Nein dazu sagen. ich glaube nicht, dass ich so bald wieder nach Karlstadt komme. Einfach deswegen, ich meine, hier kann man bestimmt Leute kennenlernen, die interessant sind. Also ich kann eigentlich nicht nach Karlstadt, ohne mit den Alten da was zu machen. Reinhard Gereth wird nicht mehr nach Karlstadt zurückkehren. Er kann es kaum erwarten, wieder nach Berlin zu fahren. Dort ist sein Zuhause, sein Biotop. Ich wohne schon sehr lange in diesem Zimmer. Gewöhnlich sitze ich auf dem Bett oder auf dem Stuhl oder wälze mich auf dem Boden herum. Dabei blicke ich immer wieder aus dem schmalen Fenster und versuche, vergeblich zumeist, irgendetwas auszumachen in dem kleinen Grau oder Blau, das vom Himmel bis zu mir in meine karge Behausung drängt. Du musst bereit sein. Empfänglich. Ganz und gar Empfangsstation. Weite dich. Öffne dich. Lass es geschehen. Das ist eine der letzten Tagebucheintragungen von Reinhard Gereth am 22. März 1986. Eine Woche später soll er bei der Schöneberger Literaturnacht vor größerem Publikum lesen. Ich will mein Haupt erheben aus dem Meer der zahllosen Literaten. Wer weiß, vielleicht bringe ich es doch noch als Schriftsteller. Seltsam, wie mir der Gedanke an die Lesenacht die Glut ins Gesicht treibt. Ich werde lesen und ich will alle in den Schatten stellen. Jawohl, klar. Ich kann nicht ewig mit dem schmalen Repertoire von Sex, Blut und Scheiße, farbigen Schmetterlingen protzen, das nützt sich ab. Aber in meinen 14 Ordnern stecken genug Inventiones, um nicht nur während der Literaturnacht am 29. März den Vogel abzuschießen. Das schreibt er im Krankenhaus. Schon Anfang März wird er in eine Notaufnahme gebracht. Aber das Krankenhaus nimmt ihn nicht auf. Gereth liegt 2 Tage und Nächte apathisch in der Wohnung, landet schließlich doch mit doppelseitiger Lungenentzündung und völlig entgleistem Stoffwechsel in einem anderen Krankenhaus. Aber er will unbedingt zu der Lesung und entlässt sich gegen den Rat der Ärzte selbst. Reinhard Gereth hat sein Tonbandgerät aufgestellt. Irgendwelche Besucher stehen davor und wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Da ist Gereth schon auf der Bühne und liest mit angeschlagener Stimme die Pein des jungen Löwen. Da liegst du nun in deiner Pein und jammerst und weinst. Bevor du was merkst, ist es schon vorbei. Und du wirst staunen über das Loch in der Zeit, als du weg warst, wie tot. Du sollst mich nicht erinnern an vergangenes Leid. Du sollst nicht meine Angst wecken. Die schläft schlecht und hat leere Augen. Du sollst nicht an meine Vertrauen rütteln. Schweig still, leide nicht. In die silberglänzenden Hähne kunstvoll den Tag ausrufen. Dann wird diese Nacht mit ihren 1000 Taschen voller Schmerzen schon fast wieder vergessen sein. Beifall für die Pein des jungen Löwen. Ein Text, der unter die Haut kriecht, wenn man die Lebensgeschichte von Reinhard Gereth kennt. Du sollst mich nicht erinnern an vergangenes Leid. Den Worten gibt man plötzlich Bedeutungen, die vielleicht gar nicht in ihnen stecken. Oder doch? Eine Woche später ist Gereth tot. Wahrscheinlich ist er langsam in ein Koma gefallen durch abnehmenden Blutzucker. Bei der Arbeit vermisst ihn niemand, weil er noch krankgeschrieben ist. Gereth stirbt mit 36 Jahren in der Anonymität der Großstadt, in die er geflüchtet war, an dem Diabetes, den er sich selbst beigebracht hat. Man findet ihn vor dem Schrank mit den Insulinspritzen, auf dem Rücken liegend, die Arme ausgebreitet, der Gesichtsausdruck ruhig und entspannt. Auf dem Küchentisch liegt noch ein rotbackiger Apfel. Daran erinnert sich seine Schwester Eva. Mit ungefähr 45 wollte er aufhören zu arbeiten und wollte unten an einem italienischen See ein einfaches, weiß gekalktes Häuschen, Blick aufs Wasser in der Nähe von einem Dorf und einfach leben und schreiben. Das war so eine Vision von ihm. Das hat er geschrieben, mir nie gesagt. Wir haben eigentlich nicht viel von später gesprochen. Das war noch zu weit weg. Und wie hätte er sich das finanzieren wollen? Ja, das habe ich viel später mitbekommen. Da hat er mir nie ein Wort gesagt. Der hat trotz seines wenigen Einkommens und seiner wirklich kargen Lebensführung hat er noch gespart und er hat in Dänemark, das stand da mal irgendwo, mein dänischer Schatz, das habe ich im Nachhinein gelesen, hat er Geld gespart und hat um die 30.000 D-Mark in Dänemark zusammengespart gehabt auf dem dänischen Konto. Es gab da sehr gute Zinsen und da hat er halt schön gespart. Ich habe dann die ganzen Sachen viel später im Nachlass gefunden. Und das wussten Sie auch? Nein, das wusste ich nicht. In meinem Kopf habe ich ein Bild von einem eigenen Haus im Süden. Hell, luftig, mit weiß gekalkten Wänden und in der schönsten Ecke der Schreibtisch mit allen Utensilien. Hermann Hesses Montagnola kenne ich nicht. Davon habe ich nicht einmal ein Foto gesehen. Aber ich stelle es mir ideal für meine Bedürfnisse vor. Das Leben des unbekannten Schriftstellers Reinhard Gehret im Radiofeature.